Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Mügeln. Bereits im August 2007 hatte in Mügeln eine Gruppe Deutscher 8 Inder angegriffen und über den Marktplatz gehetzt. Die Opfer konnten sich damals vor ihren Verfolgern in der Pizzeria in Sicherheit bringen. Nur ein Großaufgebot der Polizei verhinderte damals Schlimmeres. Aufgeschreckt durch den Krach seien der Inhaber und ein 25 Jahre alter Angestellter auf die Straße gerannt und hätten das Trio zur Rede stellen wollen. Daraufhin hätten die beiden Männer auf die beiden Inder eingeprügelt. Einer der Täter habe dazu einen Schlagring verwendet. Der 25-jährige Inder blieb unverletzt. Hier gibt es keine Rechtsextremen, sagte Gotthard Deuse, der Bürgermeister von Mügeln, nachdem Einwohner des sächsischen Orts im August 2007 wegen ihrer gemeinsamen Jagd auf 8 Inder in die Schlagzeilen gekommen waren. Locals in a small East German township stood by as a drunken mob of about 50 youth howling neo-Nazi slogans hunted down 8 terrified Indian tourists. The attack in Mügeln near Leipzig was the latest in a series of violent assaults on foreigners in East Germany that is beginning to alarm the government in Berlin. Wie man die Menschen hier vorverurteilt hat, das tut mir richtig weh. Dann ist schon wieder Bürgermeister Deuser an der Reihe, der dem Publikum dafür dankt, dass ihr mir den Rücken stärkt. Er stehe zu seinen Worten, denn wir sind keine rechtsextreme Stadt. Das wiederhole ich, auch wenn es jemandem nicht gefällt. Hier gibt es keine Rechtsextremen. Hier gibt es keine Rechtsextremen. Hier gibt es keine Rechtsextremen. Hier gibt es keine Rechtsextremen. Hier gibt es keine Rechtsextremen. Die Polizei bestätigte, es habe ein Körperverletzungsdelikt gegeben und verwies für weitere Auskünfte an die Staatsanwaltschaft, die am Montagvormittag allerdings nicht erreichbar war. Dem Blatt hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, ein ausländerfeindlicher Hintergrund sei nicht auszuschließen. Ein ausländerfeindlicher Hintergrund sei nicht auszuschließen.